NDR Info. Das Hörspiel. Bernward Vesper, 1938 als Sohn des NS-Schriftstellers Will Vesper in der Lüneburger Heide geboren, war ein mit der Gesellschaft der Väter kämpfender und an ihr scheiternder Vertreter der 68er-Generation. Zerbrochen haben ihn übermäßiger Drogenkonsum, verzweifelte Ohnmachtsgefühle und auch ein privates Scheitern. Seine Lebensgefährtin Gudrun Enslin verließ ihn 1967, kurze Zeit nach der Geburt des gemeinsamen Kindes, und tat sich mit Andreas Bader zusammen. Bernward Vesper nahm sich im Mai 1971 mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben. In einer Romanessay genannten großen Textsammlung aus Notizen, Tagebuchaufzeichnungen und Briefen finden sich seine wichtigen Lebensreisen beschrieben. Reale Reisen von Ort zu Ort, von Dubrovnik nach Tübingen beispielsweise, aber auch Traumreisen, Drogentrip-Erfahrungen und Reisen in die Vergangenheit. Rückerinnerungen an die in den Brunnen gefallene Kindheit. Der Hörspielmacher und Komponist Klaus Bohlert hat mit seinem sensationellen Hauptdarsteller Bernhard Schütz zusammen einen atemberaubenden, fetzigen und zugleich anrührenden Hörspieltrip geschaffen, der die Zeit des heißen Herbstes des Jahres 1977, in dem posthum das Buch Die Reise erschien, wieder aufleben lässt. Die Reise von Bernward Vesper. Hörspielbearbeitung und Regie Klaus Bohlert. I am waiting, ding. I am waiting, ding. Oh yeah, oh yeah. I am waiting. Ding. I am waiting, ding. Teil 1. Trau keinem über 30. Oh yeah, oh yeah. Für Felix, den kleinen Menschen. Für Gudrun. Wir können die Herrschenden nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber wir können sie zwingen, immer unverschämter zu lügen. Für Stokely Carmichael. Go home, kill father and mother. Hang up yourself. Für Glauber Rothschild. Die einzige Form zu kämpfen ist zu produzieren. Wer das nicht sehen will, ist entweder blind oder ein Idiot. Es muss ja nicht immer Kultur sein, Companiero. Das ist mehr als irgendeine Lulle. Ich gehe meilenweit für die Camel-Filter. Ich überquere den Atlantik. Ich lande in der Normandie. Ich breche mit dem Panzerkeil über die Brücke von Rehm an. Camel. Groß im Geschmack, überraschend mild im Rauch. Schleudere die Zigarette fort. Schleudere die Zigarette vom Balkon des 12. Stocks. Die Strömungen der Luft wehen sie erst nach links, dann nach vorn. Und sie federt ein paar Mal, als sie auf den Rasen aufschlägt. Den Rasen aufschlägt. Den Rasen aufschlägt. Wie dann ist mein Körper? Pete! Hatten im Auto eine geraucht und Burton war gleich high. Bei mir dauert es immer etwas, bis die Radieschen durch die Scheiße wachsen und nach oben hin ein bisschen Luft kriegen. Um 4 auf dem Rücksitz aufgewacht. Kannte das Dorf, hier war mir schon mal das Benzin ausgegangen. Raste seit 3 Wochen durch Europa wie ein Verrückter. Auf der Flucht vor irgendwas. Brauchte Zeit zum Nachdenken. Irgendwo mussten ein paar Liter aufzutreiben sein. Hatte es eilig, Jugoslawien zu verlassen. Ein Gewitter ging nieder über dem Oderbruch. Als ich am Nachmittag des 1.8.1938 in der Privatklinik des Dozenten Dr. Hans Dege und seiner Frau Dr. Marie Joachimi Dege in Frankfurt an der Oder geboren wurde. Einige Wochen nach der Heirat meiner Eltern, des Schriftstellers Will Vesper und seiner Frau Rose. Geborene Savrada, verwitwete Rimpau, als zweites Kind ihrer Beziehung. Ich war ein Jahr und einen Monat alt, als der Krieg begann, und war 6 Jahre, 9 Monate und 8 Tage alt, als das Reich kapitulierte. Reich. Repeat. Kapitulierte. Reich. Kapitulierte. Kapitulierte. An der Grenze winkten sie uns tatsächlich raus. Jeder Fopo, jeder Bulle an allen Grenzen winkt uns raus. Do you know? Trau keinem über 30. Trau keinem über 30, sagte ich. Ein Kerl mit einem Brustkasten, der von der Adria bis an die Alpen reicht. Knöpft uns die Papiere ab und stürmt davon. Ich packe den Stoff in aller Ruhe in die Aschenbecher der Rücksitze. Also so ein Nest kann praktisch den Verkehr zwischen dem Osten und dem Westen anhalten. Stell dir das vor, ein riesiges Land, so und so breit und so und so lang. Und die Leute kommen bis hierher und peng. Was? Patton? Schlagbaum. Peng. 5 Meter breit. Und dann öffnet sich die Po-Ebene so und so viel Kilometer. Siehste? Und sie halten ihn einfach an. Burton? Burton? Hey! Alle diese Namen sind frei erfunden. Burton! Ebenso die Handlung. Was? Hey, Burton, komm mal her! Burton! Ein Spiel zufälliger elektrischer Ströme meiner Großhirnrinde. Man beachte einige meiner besonders gelungenen Erfindungen. Klick. Die Schlachtung, Erzählung. An diesem Morgen zog ich mich an, schlich leise die Treppe hinunter zur vorderen Haustür auf den Hof, wo ich am Quietschen und Schreien, das aus den halboffenen Luken des Schweinestalls tönte, erkannte, dass die Fütterungszeit bereits gekommen, hockte mich in die Rübenkammer, wo man durch die angelehnte Tür den Gang überblicken konnte, auf dem jetzt, vom Schweinemeister getrieben, die beiden Säue herankamen, links einbogen, zwischen 2 Leitplanken, die ihnen nur die Möglichkeit ließen, auf die Waage zu laufen, wo man mit großen eisernen Gewichten ihr Gewicht feststellte, sie dann eine Zugtür anhebend in einen geschlossenen Holzkäfig trieb, der auf einer Rutsche stand, die von dem kleinen Schimmel, dem Flüchtlingspferd, über die kurze mit Kopfsteinen gepflasterte Strecke zur Waschküche geschleift wurde. Klick. Nein, keine Handlung. Es wird kein Gedanke zu Ende gebracht. Gedanken sind sowieso unmöglich zu Ende zu bringen. Es wird keine Handlung weitergeführt und so weiter. Nein. Oh, ich hab Nein, Ich weiß, dass ich verloren bin, wenn ich die Scheiße, die man mir vorsetzt, bedingungslos runterfresse. Dass die Fütterungszeiten bereits gekommen. Man quatscht uns die Ohren voll, ja. Aber das Nein schafft mir die Sekunde Zeit, die ich brauche. Eine Sekunde. Luft kriegen. Luft. Beiden Säue herankamen, links einbogen zwischen zwei Leitplanken, die ihnen nur die Möglichkeit ließen, auf die Waage zu laufen, wo man mit großen eisernen Gewichten ihr Gewicht feststellte, sie dann, eine Zugtür anhebend, in einen und so weiter, weiter und so weiter, weiter und so weiter und so weiter. Luft kriegen. Luft. I am waiting, ding. I am waiting, ding. Oh yeah, oh yeah. I am waiting, ding, ding, ding. I am waiting, ding. Oh yeah, oh yeah. I am waiting, ding. I am waiting, ding. Oh yeah, oh yeah. I am waiting, ding. I am waiting. I don't know. Die Schlachtung. Sodass die Tiere an einen Pflock gebunden nicht entlaufen konnten, sondern im Rasen neben der Betonplatte wühlend mit ansehen konnten, wie man aus der Waschküche Eimer mit heißem Wasser heranschleppte und Glindemann wie der Gärtner in einen weißblau gestreiften Sträflingskittel gekleidet, eine große weiße Gummischürze vor dem Bauch, einen Schluck aus der Schnapsflasche nahm. Einen Schluck aus der Schnapsflasche nahm. Die Messer, die in einer Molle bereitlagen, prüfte. Dann zu einem großen Trog ging. Der umgestürzt auf der Betonplatte lag. Dann eine Maske aufnahm. Die mich an die Gasmaske erinnerte. Die wir gegen Ende des Krieges probeweise aufsetzen mussten. Und Glindemann sich zusammen mit dem Gärtner der ersten fetten Sau näherte, die Maske, die dort, wo sie auf der Stirn des Tieres aufsitzen würde, einen großen metallenen Nippel besaß, einen großen metallenen Nippel besaß, dem sich sträubenden Schwein um den Kopf legte und, als er sich vergewissert hatte, dass sie fest saß, an dem Strick zog, der das Hinterbein des Tieres fesselte, sodass es krachend umstürzte mit einem Geräusch, das ich auch zu hören meinte, wenn ich das Bild in der Jugendbibel ansah, auf dem dargestellt ist, wie Samson die Säulen des Tempels einreißt und, ehe es einen Versuch machen konnte, sich zu erheben, den Strick auch um den zweiten Hinterlauf legte, während gleichzeitig durch den Gärtner die Vorderläufe gefesselt wurden, sodass das zuckende und stöhnende Tier die Maske über den Augen sich nicht länger sträuben, nicht aufspringen, nicht davonlaufen konnte, sondern dem Schlag, der jetzt mit dem mächtigen Vorschlaghammer ausgeführt wurde, der vom Bodenmeister geschwungen in schrägen Bogen auf den Nippel niedersauste. In schrägen Bogen auf den Nippel niedersauste, hilflos ausgeliefert war. Ich hörte das Krachen des Hammers. Repeat! Repeat! Da, da, da, da, da, da, da, da. einfacher Bericht. Diese Geschichte, meine Geschichte, zerfällt in zwei Teile. Der eine ist an meinen Vater gebunden, der andere beginnt mit seinem Tod. Als er starb, flüsterte ich ihm noch den Namen Gudrun ins Ohr, die ich gerade kennengelernt hatte. Sterbeszene. Ich saß 8 Tage an seinem Bett und heulte. Dann die Sache mit dem O. O. O. Der Arzt hatte es dagelassen, um Linderung zu geben. Ich tat es ihm in den starren Mund, um die Sache zu beschleunigen. Aber er spuckte es aus, weil es bitter und ätzend war. Die Lippen waren aufgesprungen, er war gelähmt und atmete 8 Tage, vertrocknete also ohne Wasserzufuhr. Und als er gestorben war, rannte ich hinaus in den Schnee. Der Raum war verhängt, Kerzen brannten. Meine Mutter blieb eiskalt. Ich regte mich furchtbar auf über sie. Heute sehe ich es anders. Sie, die Proletarierin, hat es weitaus besser verstanden, ihre Rolle zu spielen als mein Vater, der klassenmäßig gesehen ein Trottel war. Der Großbourgeoisie oder besser ihrem feudalistischen Abglanz auf den Leim kroch. Während sie das sehr geschickt auszunutzen verstand. In ihr Herz hat niemand geschaut. Sie übertraf alle. Mein Vater, dem man die Schlafanzughose ausgezogen hatte, um die Bettflasche richtig unter seinen Schwanz stellen zu können, sprang immer wieder aus dem Bett und strebte mit entgeisterten Augen auf sein Arbeitszimmer zu, weil es vermutlich sein stärkster Impuls war. Das ist der Terror, dem er sich aus Schuldgefühl unterwarf. Das ist der Terror. Und deshalb versuchte er, mich ebenfalls zu unterwerfen. Und ich weiß nicht, wie weit es möglich ist, seine Siege rückgängig zu machen. Auf jeden Fall wollte ich endlich mal auspacken. Abrechnen. Es den Leuten zeigen. Auf jeden Fall wollte ich endlich mal auspacken. Los, los, los, los. Abrechnen, los. Es den Leuten zeigen. Ja, los doch, los doch. Los, ja, los doch, los doch. Und so weiter, weiter. Und so weiter, weiter. Und so weiter. Und so weiter. Nervous breakdown. I am waiting, ting. I am waiting, ting. Oh yeah, oh yeah. Wir hocken auf dem schmalen Bett mit untergeschlagenen Füßen. Ich bin abends nie hier, sagt sie. Heute habe ich gedacht, warum soll ich nicht einen Abend in meinem Zimmer zubringen? Und dann sprechen wir nicht mehr, weil wir merken, dass es überflüssig ist. I am waiting. Ting, I am waiting, ting. Alle Götter fliegen auf der Apfelsinenkiste neben dem Bett herum. Oh yeah, oh yeah. Susan takes you down in a boat to the river. You see the boats go by. Oh yeah. Den Traum zerstören und immer wieder den Traum zerstören und so ewig bis zum Ende. Alles vergangen, gleichgültig geworden. Oh yeah, oh yeah. Irgendjemand legte Bob Dylan auf. Als ich ausstieg, wir waren die Nacht durchgefahren. Suzanne. Ein grauer Wolkenschleier lag über der Straße. Merkte ich, dass wir gerade vor einem Schrottplatz geparkt hatten. Suzanne. Ging an den Zaun, um zu pissen. Gudrun, dachte ich. sein Gesicht, einen Körper, der einen weißen Schleier hinter sich herzog. Suzanne. Neben dem Haus, aufwärts in die Wolken. Dann war es vorbei. Suzanne. Ein für alle Mal vorbei. Alles vergangen, gleichgültig geworden. Und so weiter, weiter. Und so weiter, weiter. Und so weiter. Und so weiter. Stille. Ein Buch schreiben? Ist dann auf dem Trip völlig umdiktieren. Tonband. 8x10 hintereinander. Repeat. Ja. Hast du das Klappern der Schreibmaschine, weil es alles sagt? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Repeat. Ich bin abends nie hier, sagt sie. Ich suche nach Worten. Heute habe ich gedacht, warum soll ich nicht einen Abend in meinem Zimmer zubringen? I am waiting, ting. I am waiting, ting. Es war so oder doch etwa so. Don't bother me with these rotten things. Schlag sie aus dem Kopf. Geh raus auf die Straße. Fang an. Du bist nicht allein. Unsinn. Stille. Du bist nicht allein. Ja. Du hast gemerkt, dass der ganze Plan, den du dir gemacht hast, so gut du konntest, zur Sau geworden ist. Und jetzt merkst du plötzlich, gut so. Es kommt gar nicht auf den Plan an. Das geht schief. Such dir einen Platz auf der Welt und mach was. Du weißt schon. Damit schließen sich die Ladeluken über deinem Innern und ab geht's. You know, endlich. Reality now. Einfacher Bericht. Schluss. Klick. Ende. Ausgeflippt. Repeat! Reality now. Repeat! Repeat! Da, da, da, da, da, da, da. Und während das Schreien des Tieres, das kontrolllose Ausströmen ungeheurer Schallmassen aus seinem Innern immer noch andauerte, wurde mit einem Schnitt die Kehle durchtrennt. Einfacher Bericht. Die Schlachtung. Ich hörte das Krachen des Hammers, das zuckende und stöhnende Tier, die Maske über den Augen, der Schlag mit dem mächtigen Vorschlaghammer in schrägen Bogen auf den Nippel. Ich sah, wie der Nippel tief in den Schädel des Tieres eindrang, hörte das entsetzliche Schreien, das das Tier aus weit aufgerissenem Rachen ausstieß, wobei mir seine braunen, fast fauligen Zähne auffielen, während der Gärtner zum größten Messer griff, während ein Mädchen mit einer großen Emaille-Schüssel vom Haus gelaufen kam, die dort, wo der Kopf des Tieres über den Boden des Troges hinausragte, niedersetzte, genau unter den Hals, über den sich der Gärtner jetzt beugte, und während das Schreien des Tieres, das kontrolllose Ausströmen ungeheurer Schallmassen aus seinem Innern immer noch andauerte. Klick. Während das Schreien des Tieres, das kontrolllose Ausströmen ungeheurer Schallmassen aus seinem Innern immer noch andauerte, wurde mit einem Schnitt die Kehle durchtrennt, sodass Blut hervorquoll, dann, da das Herz noch schlug, in wilden Pumpenstößen hervorschoss, in die Emailleschüssel floss, in die jetzt das Mädchen den rechten Ärmel des blauen Kleides hochgekrempelt, die Hand eintauchte und das schäumend weiß und rot quirlende Blut zu schlagen begann. Werde ein Buch schreiben. The title of the book will be Hate. Hate. Burton? Hate. Hörst du, Burton? Hate. Hate. Was für ein blöder, belangloser Titel. Ein sehr guter Titel, sagte Burton. Well, it's a good book. Ein gutes Buch, sagte Burton. I hate Split. Ich hasse Deutschland. Das werden die Leute kaufen, ein Buch mit dem Titel Hate. Das kaufst du dir. Ich hasse die Deutschen. Dieses auf den Straßen herumrollende Gemüse-Vegetable. Ich hasse Autos. Wir lagen auf den schmalen, bequemen Betten. Deutsches Haus hieß das Ding. Und war irrsinnig sauber und die Leute sahen uns genau mit dem Blick an. Ich hasse diese Straßen. Wenn sie kein Deutscher sind, werden sie das nie begreifen. Ich hasse jeden Bestandteil der Straße. Einschließlich der Straßenbäume, Straßenwärter, Straßengräben, Straßenschlachten, Straßburg, Bordstein und die Prägung in den Gullideckeln. Sie halten mich für einen Hypochonder, wenn ich zwischen dem gepflegten Vorgarten und dem dienstfertigen Schweigen eines Portiers eine direkte Verbindung zu Auschwitz herstelle. Ich hasse Berlin. Ich hasse Kinder. Der Portier bekam übrigens kein Trinkgeld. Ich hasse Alte. Die Sache ist die. Ich hasse meinen Vater, ich hasse meine Mutter, etc., etc., etc. Die Sache ist die, dass sie es von Geburt an mit dir machen. Etc., etc., etc. Du aber 30 werden musst, bis du es merkst, dass sie es mit dir gemacht haben. Über 150 bis 200 Seiten und mittendrin unvermittelt. Ich liebe mich. Good night. Gute Nacht. Ich liebe mich. Ja, ich dachte daran, dass es eine gute Geschichte geben würde. Und am Ende die Szene auf nächtlicher Straße, als der Mond über dem Golf stand und ein allen unbegreiflicher tragischer Selbstmord. Klick. Ich sah, wie sie plötzlich bleich wurde und in der Hocke zu wanken begann, sah, wie der Gärtner zusprang und sie festhielt, während sie mit ihrer blutroten Hand durch die Luft fuhr, wie der Bodenmeister ihren Platz einnahm, gelassen vor der Schüssel niederkniete, mit langsamen, gleichmäßigen Bewegungen das erst noch stark fließende Blut umrührte, während durch den Körper des Schweins ein letztes Zucken lief, die Schnauze sich krampfhaft öffnete, die Schreie verstummten und der noch einmal aufbebende Koloss sich streckte und regungslos liegen blieb, der Gärtner das Küchenmädchen zum Haus hinüberführte, ich da stand hinter der Hausecke, sah hinter dem Abflussrohr der Regenrinne auf die plötzlich so stille Szene. Bitte kreuzen Sie an. Bitte kreuzen Sie an. Frage 15. Bitte kreuzen Sie an. Sie sehen A, ein Mauseloch, B, einen Telegrafenmasten. Woran denken Sie? Ja. Bitte kreuzen Sie an. Frage 16. A, hat man Ihnen das gesagt oder B, sind Sie selbst darauf gekommen? Bitte kreuzen Sie an. Lass mich in Ruhe! Bitte weiter ankreuzen. Frage 21. Sie haben einen Tripper und sehen eine Frau, mit der Sie schlafen wollen. Wie verhalten Sie sich? A. Mit ihr schlafen. B. Sie schonen, um sie nicht anzustecken. C. Es ihr mitteilen und sie gleichzeitig A. A. zwingen oder B. B. überreden, mit ihnen zu schlafen. Frage 22. Sie wissen, dass der Sexualität heute eine übertriebene Bedeutung beigemessen wird. Welche Art von Gesprächen bevorzugen Sie während des Koitus? Bitte kreuzen Sie an. Philosophische, A, klassisch, B, existenziell, C, dialektisch, materialistisch. Bitte weiter ankreuzen. Literarische, A, über Dramen, B, über illustrierten Romane, C, über Neuerscheinungen des Verteidigungsministeriums. Bitte weiter ankreuzen. Religiöse, A, christliche, B, hinduistische, C, sonstige. Ich sah zur Uhr. Ich wollte den Trip jetzt langsam loswerden. Es war kurz nach 11. Versuchte noch einmal, mich zu konzentrieren. Gut ruhen. I am waiting, ding. I am waiting, ting. Oh yeah, oh yeah. I am waiting, ting. I am waiting, ting. Oh yeah, oh yeah. Gut ruhen. Aber ich sah nur einen meerschaumweißen Stamm, von dem ein starker Ast abging. Sie sehen A, ein Mauseloch, B, einen Telegrafenmasten. Woran denken Sie? Ich wusste, dass das ein Teil meines Lebens war, den ich noch akzeptieren musste. Aber die 7 Jahre mit ihr erschienen dann wie ein heller geschlossener Lichtbalken. A. Hat man Ihnen das gesagt? Oder B. Sind Sie selbst darauf gekommen? Mein Gehirn hatte nicht mehr die Kraft, Details dieses Zusammenlebens in die Erinnerung zurückzuholen. It's all over now. Es war ein Teil meines Lebens. Und so weiter. Einfacher Bericht. Ich lief fort, aß mein Frühstück. Niemand hatte mich bemerkt. Ich sah das Zucken des Tieres, hörte seinen Schrei, sah dies Aufbäumen und das Zusammensacken, die Stille, den Tod, die Stille und weit davon entfernt, mich schuldig zu fühlen, weil ich etwas Verbotenes getan hatte, fühlte ich, dass ich in ein Geheimnis eingedrungen war, dass ich, als ich das grausame Gemetzel beobachtete, der Wirklichkeit näher gekommen war, und ich ahnte zugleich, dass das Verbot, dem Sterben zuzusehen, nicht mich schützen sollte vor dem blutigen, brutalen Anblick, sondern meinen Vater. Klick. Ich sollte nicht seine Angst vor dem Tod sehen, vor dem fiesen, endgültigen, alles beendenden, alles zerstörenden Verrecken und dies ausklammern, dies aussparen eines entsetzlichen und erhabenen Augenblicks. Dies kam mir dumpf vor wie ein Verbrechen gegen das Leben, gegen das Sein überhaupt, eine furchtbare und gemeine Lüge. Und als man mit dem Triangel läutete, stand ich im Badezimmer, die Erwartung des frischen, saftigen Fleisches, von dem ich genug bekommen würde, staute sich an. Ich musste mich über das Waschbecken lehnen und Ströme von Speichel flossen aus meinem Mund, der sich schmerzhaft starr verzog. Ja, es ist das Paradies, meinst du nicht auch? Es war das Paradies. Einfacher Bericht. Er biegt mit dem Fahrrad um die Hausecke, springt ab, läuft noch 2 Schritte neben dem ausrollenden Fahrrad her und schnaubt durch die geschlossenen Lippen. Er legt den Hund an die Leine, denn draußen, jenseits des Zaunes, herrscht die Tollwut. Er kontrolliert den Fressnapf vor der Hütte. Ein Hund ist keine Abfallgrube. Er nimmt den Kindern auf dem Hof den Ball weg. Es können Scheiben kaputt gehen. Im Gras rollt der Ball genauso gut. Jawohl, er macht das Licht im Keller aus. Er sieht nach dem Rechten. Er ruft die Kinder zurück, die quer über die Wiese laufen. Er schließt den Wasserhahn, wenn es KZs gegeben hat, dann die, in die die Briten in Südafrika die Buren gesperrt haben. Er schließt den Wasserhahn. Er ermahnt seine Frau, beim Gießen nicht so viel Wasser zu verbrauchen. Er setzt sich als Erster. Er teilt die Suppe aus. Er setzt sich Als erster. Er tranchiert das Fleisch. Das waren Besserungsanstalten. Jedes Volk muss sich in einem solchen Kampf gegen Triebverbrecher, Massenmörder, Defätisten abschirmen. Seine Entscheidungen sind unwiderruflich. Jemand bricht in Tränen aus und läuft aus der Halle. Er läuft hinterher, verlangt, dass die Tür noch einmal leise geschlossen wird. Er klingelt nach dem Mädchen, das wieder etwas vergessen hat. Er erklärt auch heute, wer nicht von der Hauptmahlzeit isst, erhält auch keinen Nachtisch. Er nimmt die Post zu seiner Linken, stößt den Stapel ein paar Mal auf den Kanten auf. Natürlich sind auch ein paar Juden vorübergehend interniert worden. Klopft ans Barometer und zieht sich in sein Zimmer zurück. Natürlich sind auch ein paar Juden vorübergehend interniert worden. Es war Aufräumarbeit zu leisten. Er hört mich sagen, aber die Gaskammern, das ist nicht wahr. Am nächsten Morgen liest er die Zeitung als erster. Er öffnet die Post. Er geht ins Büro und bespricht die Feldarbeiten mit dem Inspektor. Er kommt vor dem Mittagessen zurück. Wir haben Beweise dafür, dass alle Fotos aus den KZ gestellt sind, alle Bücher ein Riesenschwindel. Wo steht das? Er fragt die Erwachsenen, wo steht das? Ich finde es überhaupt unerhört, dass ausgerechnet du so etwas liest. Er stellt fest, welche Früchte im Garten reif zur Ernte sind. Er zieht die Kinder am Haar. Er fragt die Erwachsenen, wo steht das? Er verlangt strenge Ruhe beim Mittagsschlaf. Er erwartet, dass der Nachmittagskaffee auf dem Tisch steht. Er geht ins Kontor, um auf dem Hof nach dem Rechten zu sehen. Er springt auf. Er zittert am ganzen Körper. Er hat einen feisten Bauch. Er schreit, man könnte meinen, man hätte es mit lauter Wahnsinnigen zu tun. Halte dein Blut rein. Es ist nicht nur dein. Wir saßen auf einer Insel in der Jauche der Zeit. Dort waren die Untermenschen, während durch unser Blut eine tausendjährige Geschichte rollte. Bach, Luther, Goethe. Klick. Schluss. Klick. Ende. Ausgeflippt. Reality now. Ja. Endlich. An das Anatomische Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ich stelle Ihnen meinen Körper zur Verfügung. Ich tue das aus der Überzeugung, dass man die verbreitete Unsitte beenden muss, einen menschlichen Körper, der das Produkt eines allgemeinen gesellschaftlichen Prozesses ist, ohne weiteres privat einlochen zu lassen. Ich bin am 1.8.1938 geboren, 1,84 groß und, soweit ich weiß, gesund, obwohl überdurchschnittlich viele Zähne plombiert sind und ich Ihnen wahrscheinlich, wenn es mir nicht gelingt, mich von der Nikotinsucht zu befreien, ein exemplarisches Bronchialkarzinom auf den Seziertisch mitbringen werde. Ich weiß nicht, ob Sie die Reste meines Körpers später den üblichen barbarischen Beerdigungsriten entziehen können. Am liebsten wäre es mir, Sie würden sie stillschweigend dem Kreislauf der Materie, dem sie entstammen, wieder eingliedern. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Bernward Vesper. Abend und schon streichen wir die Masten, nachdem wir längst schon die Segel gestrichen haben. Vesper. I am waiting, ding. I am waiting, ding. Oh yeah, oh yeah, I am waiting, ding, I am waiting, ding. Teil 2. Wer nicht kämpft, bleibt liegen. Oh yeah, oh yeah. Energie E ist Erfahrung mal Hass zum Quadrat. Das ist unsere Einsteinsche Formel, oder? Es hat keinen Sinn, mir zu sagen, es wäre gescheiter, die Erfahrung, diesen Hass, diese Energie unverzüglich einzusetzen, um die Mine an die ganze Scheiße zu legen und die Kiste in die Luft zu jagen. Derartige Ratschläge selbsternannter Anführer gehen mir auf den Wecker. Ting taratatong, wer nicht kämpft, bleibt liegen. Und deshalb singe ich meinen Song. Burton? Burton! Hey! Alle diese Namen sind frei erfunden. Burton! Ebenso die Handlung. Was? Hey, Burton, komm mal her! Burton! Ein Spiel zufälliger elektrischer Ströme in einer Großhirnrinde. I don't know. Man beachte einige meiner besonders gelungenen Erfindungen. Einfacher Bericht. Ich besuchte in den Ferien per Anhalter einige deutsche Städte. Mein Vater gab mir die Anschriften seiner Freunde, die dort wohnten, auf einer langen Liste mit. Sie dachten und redeten wie mein Vater. Sie lasen die gleichen Bücher, benutzten dieselben Argumente, die wie Schachfiguren hin und her geschoben wurden. An diesem Tag sollten Filme gezeigt, Tonbänder vorgeführt werden. Ich zog meinen Anzug an, klingelte pünktlich, gab der Dame des Hauses die Blumen, von denen ich zuvor das Papier entfernt hatte, und ging ihr voraus die Treppe nach oben. Im Wohnzimmer brannten Kerzen. Meine Augen gewöhnten sich nur langsam an das Dämmerlicht. Sie sind der Sohn von Willi Vesper, Heil Hitler. Heil Hitler. Ich suchte mir einen Stuhl und setzte mich. Während der Film über den Reichsparteitag zu laufen begann und im Hintergrund aus einem scheppernden Lautsprecher die Stimme Adolf Hitlers ertönte. Ich starrte auf die Kolonnen. Die ruckartig über die Leinwand marschierten. Ich hörte den begeisterten Aufschrei der im Dunkeln Sitzenden, sah einen kleinen, kurzsichtigen Mann, der mit den dicken Brillengläsern fast die Leinwand berührte, während er das Empfangsgerät seines Hörapparats aus der Westentasche zog und rückwärts dem Lautsprecher entgegenhielt, aus dem die schnarrende Stimme drang. Sieg Heil, schrie es aus dem Dunkel. Jetzt war Adolf Hitler auf der Rednertribüne zu sehen. Er stemmte jeden Satz mit geballter Faust nach oben. 100.000 Arme streckten sich, zeigten auf Adolf Hitler, dessen Arm auf die Hunderttausende zeigte. Der Projektor surrte, dann zuckte das Bild auf. Das Ende des Films ratterte durch die Transportrollen. Die Gläser in der Vitrine zitterten. Die Sitzenden schnellten von den Stühlen und sangen die Fahne hoch. Die Reihen fest geschlossen. Repeat! Die Fahne hoch. Repeat! Die Reihen fest geschlossen. Nein! Der Projektor surrte, dann zuckte das Bild auf. Das Ende des Films ratterte durch die Transportrollen. Einfacher Bericht. Die Mutter meines Vaters traf ein und bezog eine Kammer im alten Haus. Tieflieger beschossen das Haus. Wir saßen beim Frühstück, warfen die Brote aus der Hand und flüchteten hinter den Kachelofen. 2 Tage lang arbeitet mein Vater mit einem Mann im Keller am großen Heizofen. Verbrannte Bücher und Papiere. Dann stürzte meine Halbschwester rein, der Führer ist gefallen. Es war ein herrlicher Frühlingstag, blau und warm. Es war Sonntag. Und auf der Gegenfahrbahn stauten sich die Autos. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was uns an Venedig interessieren könnte, sagte ich. Oder Gudrun. Ich suche nach Worten. Auf jeden Fall wollte ich endlich mal auspacken. Los, mach doch. Übrigens, sagte ich zu Burton, übrigens habe ich mein 36. Jahr hinter mich gebracht. Do you know? Sagte ich. Trau keinem über 30. Ja, exakt in der Nacht, als sie mir sagte, dass wir uns trennen sollten. Oh, es war alles in allem eine herrliche Nacht. Und der Abschied war wirklich mein Durchbruch. Ich wurde zu einem hinreißenden Schauspieler, einem Tragöden. Der Lorbeerkranz blinkte schwarz im Mondlicht um mein Haupt. Endlich! Reality Now! Einfacher Bericht. Schluss. Klick. Ende. Ausgeflippt. Einfacher Bericht. An diesem Tag sollten Filme gezeigt, Tonbänder vorgeführt werden. Ich suchte mir einen Stuhl und setzte mich. Ich starrte auf die Kolonnen. Der Projektor surrte, dann zuckte das Bild auf. Das Ende des Films ratterte durch die Transportrollen. Die Gläser in der Vitrine zitterten. Die Sitzenden schnellten von den Stühlen und sangen. Die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen. Die Reihen festgeschlossen. Ich streckte meine Hand nach dem Tisch aus, um zu sehen, ob das, was um mich herum geschah, wirklich da war. Nein! I am waiting, ding. I am waiting, ding. Der kleine schwerhörige Mann rief, wir werden den Bolschewismus zurück über die Weichsel und Wolga treiben. Wir müssen vergessen, was man uns angetan hat. Wir werden mit jedem paktieren, der uns unser Recht und unseren Lebensraum zurückgibt. Oh yeah, oh yeah. Ich täuschte mich nicht. Er ahmte die Stimme Hitlers nach. Erzähl mir was über Deutschland. Er dehnte die Silben, rollte das R. Lass mich in Ruhe. Er stieß mit der Faust hoch. Beifall und Sieg heil. Klick Ende. Und während das elektrische Licht anging, es lebe unsere junge deutsche Mannschaft. Und von den letzten Stühlen erhoben sich einige junge Männer und verbeugten sich in den Beifall hinein. Ich sah, wie sich die Augen auf mich richteten. Der Kurzsichtige blinzelte. Er erwartete etwas von mir. Nein! Ich fühlte, dass mir der Schweiß ausbrach. Dann hörte ich, vielleicht wollen wir jetzt etwas trinken. Ich stand auf, ging ins Badezimmer, ließ mir kaltes Wasser ins Gesicht laufen. Dann verließ ich das Haus. Unbemerkt. Der Trip geht natürlich weiter, beginnt, erreicht seinen Höhepunkt und sinkt langsam in sich zusammen, etc. Aber danach wird es nie mehr so werden, wie es davor war. Burton! Ich schraube im Licht des sehr blassen Mondes das Döschen auf, wickle den Streifen mit dem Papier aus dem Staniol und zünde ein Streichholz an, um den Tropfen genau zu sehen. Ich reiße ein Drittel vom Papier ab. Burton, sage ich. Burton, komm! Nein, sagt Burton. Wir schweigen. Nach einer Weile sagt Burton, okay. Es war Jahre her, dass er den letzten Trip gefressen hatte. Sein Bruder handelte damals damit und hatte den ganzen Eisschrank voll. Klick. Repeat! Ich reiße also das Papier durch und gebe Burton ein Drittel, nehme selbst zwei, schlucke sie herunter. Repeat! Repeat! Da, da, da, da, da, da, da, da. Einfacher Bericht. Draußen, jenseits des Zaunes, herrscht die Tollwut. Er kontrolliert den Fressnapf vor der Hütte. Ein Hund ist keine Abfallgrube. Sie zieht sich zum Mittagsschlaf zurück und hängt ein Schild an die Tür, bitte nicht stören. Er macht das Licht im Keller aus. Während des Wortwechsels schließt sie die Tür nicht. Sie reißt die Tür zum Arbeitszimmer auf, ohne anzuklopfen. Er nimmt den Kindern auf dem Hof den Ball weg. Sie liegt auf dem Sofa und leidet unter Migräne. Sie korrigiert den Küchenzettel. Er sieht nach dem Rechten. Sie hält ihren Obsttag. Sie nimmt nicht am Essen teil. Sie kommt mit einer Briefwaage an den Mittagstisch und wiegt die Speisen ab. Er schließt den Wasserhahn. Sie klagt darüber, dass man so viel von ihr will. Er nimmt die Post zu seiner Linken. Sie zieht sich zurück und ordnet Briefe und Karten. Sie zieht den Finger prüfend über die Schrankleiste. Hier wurde nicht gründlich Staub gewischt. Sie hat Zeit ihres Lebens Verdauungsstörung. Sie erteilt Anweisung ans Personal durch die geschlossene Klotür. Sie verlangt, dass sich das Personal unterm Vordach versammelt, um bei der Abreise zu winken. Sie zählt die Wäsche. Er zieht die Kinder am Haar. Sie verbittet sich wieder Worte. Er fragt die Erwachsenen, wo steht das? Sie wäscht ihr Gesicht nie mit Seife, sondern mit Parfum. Sie erwähnt, sie habe zwei Männer geheiratet, die im großen Brockhaus zu finden sind. Er springt auf. Wir spielen im Park. Er zittert am ganzen Körper. Ich singe, oben sitzt sie, die Rosette, diese fette Arschbulette. Was singst du denn da, sagt sie. In Hannover an der Leine haben die Mädchen dicke Beine, dicke Lippen, dicke Titten. Dieses Lied möchte ich nicht noch einmal hören. Oben sitzt sie. Die Rosette, diese fette Arschbulette. Suzanne. Oben sitzt sie, die Rosette, diese fette Arschbulette. In Hannover an der Leine haben die Mädchen dicke Beine, dicke Lippen, dicke Titten. An der Leine haben die Mädchen dicke Lippen, dicke Titten. Dieses Lied möchte ich nicht noch einmal hören. Weißt du einen Witz, Mama? Ein Witz hat immer etwas Negatives. Die meisten Witze werden von Juden erfunden. Die Schottenwitze zum Beispiel sind eine Erfindung der Londoner Juden, um ein tüchtiges und anständiges Volk in der ganzen Welt lächerlich zu machen. Oh yeah, oh yeah. Irgendjemand legte Bob Dylan auf. Als ich ausstieg, wir waren die Nacht durchgefahren. Suzanne. Grauer Wolkenschleier lag über der Straße. Merkte ich, dass wir gerade vor einem Schrottplatz geparkt hatten. Suzanne. Ging an den Zaun, um zu pissen. Gudrun, dachte ich, sah ein Gesicht, einen Körper, der einen weißen Schleier hinter sich herzog. Suzanne. Neben dem Haus, aufwärts in die Wolken. Dann war es vorbei. Suzanne. Ein für alle Mal vorbei. Alles vergangen, gleichgültig geworden. und so weiter, weiter. Und so weiter, weiter. Und so weiter. Und so weiter. Stille. Einfacher Bericht. In der rechten Hand hatte der Arbeiter Hans Obser, 38, einen Bolzenschussapparat, mit dem auf dem Schlachthof Vieh getötet wird. Was wollen Sie gegen das Gammlerunwesen in unserer Stadt tun? Fragte der Konstanzer NPD-Abgeordnete Eiermann. Ich sah zur Uhr. Es war kurz nach 11. Ich wollte den Trip jetzt langsam loswerden. Was wollen Sie gegen das Gammlerunwesen in unserer Stadt tun? Ich werde die Stadt von den Gammlern räumen, drohte der Arbeiter. Gleichzeitig richtete er seinen Schussapparat auf drei junge Männer, die ihre Füße auf der Sitzfläche einer Bank hatten. Vater, hör auf, mach keinen Unsinn, sagte kurz nach 19 Uhr sein 10-jähriger Sohn. Sie sehen A, ein Mauseloch, B, einen Telegrafenmasten. Woran denken Sie? Vater, hör auf, mach keinen Unsinn. Der Mann mit der Waffe zählte bis 2, dann fiel der Schuss. Einer der drei auf der Bank brach tot zusammen. Ich sagte, okay, dann gehen wir halt. Das Tagebuch ist gegenüber dem Roman ein ungeheurer Fortschritt, weil der Mensch sich weigert, seine Bedürfnisse zugunsten einer Form hinten anzustellen. Das Tagebuch ist die materialistische Auflösung der Kunst, die Aufhebung des Dualismus von Form und Inhalt. Dann rutschten wir von der Bank runter, doch der Mann zählte weiter. Dann fiel der Schuss. Tankwart Katschka, 18, war tot. Taratating, taratatong, wer nicht kämpft, bleibt liegen. Und deshalb singe ich meinen Song. Klick. Und im Übrigen nehme ich an, dass mindestens 98.505 am Rendezvous der 100.000 von Twen teilnehmen. Finden Sie einen passenden Partner. Möglicherweise ist überhaupt kein passender Partner zu finden. Dann schreibt der Computer nur einen freundlichen Brief. Das passiert aber in 2000 Fällen nur einmal, also 50 Selbstmordkandidaten. Ich beispielsweise würde brennend gern einen Liebesbrief vom Computer erhalten. So, auf zwei Seiten lässt sich die Chose ja abmachen. Da haben wir den ganzen Menschen. Bitte ankreuzen. Erstens Alter. Zweitens, Sie sind jetzt alt. Warum, verdammt nochmal, haben Sie immer noch keinen Partner? A, zu schüchtern. B, zu blöd. C, zu pervers. D, zu impotent. E, Gastarbeiter. F, ich existiere nur in meiner Vorstellung. Burton? I am waiting, ding. Lass mich in Ruhe! Vielleicht ist die amerikanische Linke tatsächlich stärker, sagte ich zu Burton, während uns das Wasser bis zum Sack ging. Burton? Burton! Er war ganz braun und hatte eine violette Badehose an, während das Gelb der Neuen von mir schon wieder grünlich und beschissen aussah. Das Wasser ist kalt, sagte Burton. Auf diesen Inseln in der Ägäis ist das Wasser immer klar, blau und warm. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute nicht die paar tausend Kilometer da runterfahren, sagte ich. Siehst du, hier hängen sie herum, die ganze Proletarier-Scheiße. Deutsche, Wiener, fette Beckmann-Figuren. Geh mal hin und mach was. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich verloren bin, wenn ich die Scheiße, die man mir vorsetzt, bedingungslos runterfresse. Man quatscht uns die Ohren voll, ja. Aber das Nein schafft mir die Sekunde Zeit, die ich brauche. Eine Sekunde. Luft kriegen. Luft. Ist er zur Uhr? Warten. Minuten. Warten. Stunden. Tage. Wochen. Ist er zur Uhr? Monate. Ich wollte den Trip jetzt langsam loswerden. Rauchen. Warten. Hin und her laufen. Es war kurz nach 11. Rauchen. Erzähl mir was über Deutschland. Ich habe es nicht mehr so weit. Trip. Warten. Actually, I won't start like that, sorry. And again. Three, 4. It's all over now. And again. Dann fiel der Schuss. 3, 4. Warten. Sorry. Stunden, Tage, Wochen. Actually, I won't start like that, sorry. Monate. And again. Ich sah zur Uhr. 3, 4. And again. 3, 4. Sorry. Actually, I won't start like that, sorry. And again. 3, 4. Ich wollte den Trip jetzt langsam loswerden. Rauchen. And again. Warten. Hin und her laufen. Es war kurz nach 11. Rauchen. Erzähl mir was über Deutschland. Ich habe es nicht mehr so weit. Trip. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was uns an Venedig interessieren könnte. Repeat. Lass mich in Ruhe. A. Hat man Ihnen das gesagt? Oder B. Sind Sie selbst darauf gekommen? It's all over now. Klick. Amtsgericht München, Abteilung Verwahrungsgericht, Beschluss. Der, die Betroffene, das heißt ich, wurde am 21.02.71 auf Veranlassung der Stadt, Land, Polizei gemäß Artikel 5 Absatz 1 in das Nervenkrankenhaus Haar gebracht. Nach dem Polizeibericht vom 21.02.71 habe ich, der Betroffene, in den Anwesen Hohenbrunner Straße 9a getobt, die Wohnungseinrichtung von Bekannten, bei denen der Betroffene sich zu Besuch befand, demoliert und einer Hausbewohnerin ein Holz auf den Hinterkopf geschlagen, sodass sie eine Platzwunde davontrug. Bei Antreffen der Polizei zerschlug der Betroffene, das heißt ich, der nackt war, im Garten eine Holzkiste, wobei ich barfuß zwischen den Brettern herumsprang und mich an hervorstehenden Nägeln verletzte. Ich, der Betroffene, bezeichnete sich als Jesus und Sohn Gottes, als der Betroffene, das heißt ich, von der Polizei ins Haus verbracht wurde, sprang er mit beiden Füßen auf ein im Flur stehendes Fernsehgerät und beschädigte das Gehäuse ganz erheblich. Ich hasse Kinder, ich hasse alle. Bei Aufnahme im Nervenkrankenhaus H. war kein geordnetes Gespräch mit mir, dem Betroffenen, möglich, bezeichnete sich als tot. Ich hasse meinen Vater. Das Nervenkrankenhaus hat folgende vorläufige Diagnose gestellt. Katatoner Schub, Drogeneinfluss, geisteskrank. Ich hasse meine Mutter. Selbst- und gemeingefährliche Handlungen sei nicht auszuschließen. Vorläufige Verwahrung. Der Amtsrichter Müller, Amtsgerichtsrat, halluziniert und ist verwirrt. Ich liebe mich. 6.4.71. Lieber Schröder, meine Lage ist insofern beschissen, als ich eben als bekloppt gelte und damit jedermann zu beliebiger Abreaktion seiner Ignoranzen und Infantilismen zu dienen habe. Immerhin habe ich jetzt den Großteil meiner Haft hinter mir und so um den 20. rum werden wir wieder nach Frankfurt-Main kommen, so die Klinik will. Irgendwann muss sie einfach wollen. Es ist Abend. Schon streichen wir die Masten, nachdem wir längst schon die Segel gestrichen haben. Vespa. Irgendwann müssen sie mich ja herauslassen. Leben kriegen sie mich dann nicht mehr. So long, yours. Vespa. Am 15. Mai hat sich Bernward Vespa, der Betroffene, in Hamburg-Eppendorf das Leben genommen. Zusatztexte, Nachlass. Ein Buch schreiben, es dann auf dem Trip völlig umdiktieren, Tonband. 8x10x hintereinander, repeat. Ja. Hasse das Klappern der Schreibmaschine, weil es alles sagt. Lass mich in Ruhe. Schnellhefter rot beschriftet, Zeitungsausschnitte. Darin 6 Seiten Manuskript, 56 Zeitungsausrisse, 3 Zeitschriften, Peng, Berliner Extradienst, die Schließform. Eine Fotografie, Gudrun Ensli. 3 Notizzettel, 5 Quittungen, eine Collage, Peg is Peg. Peg is Peg. 1968, Aufbruch in den Hass. Ich habe es nicht mehr so weit. Klick. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Repeat. Und irgendwann lasen irgendwelche Texte vor. Und irgendwann las Peter Okotjewitz vor. Eine Zigarette stak hinter seinem Ohr hervor. Und irgendwann kam Rudolf Augstein mit einer schmucken Blondine mit dem Flugzeug aus Hamburg an. Und nebenan gab es Putenkeulen. Und irgendwann kam Willy Brandt mit dem Flugzeug aus Bonn an. Und wurde natürlich mit Beifall empfangen. Und natürlich war alles still, wenn Günter Grass sprach, denn er hatte am meisten Exemplare verkauft. Und natürlich gab es auch eine Abschiedsparty, die das Verklemmteste war, was ich je gesehen habe. Und natürlich kriegte Peter Bixel einen Preis dafür, dass er sehr anschaulich beschrieb, wie ein Vogel, den man in einem Garten mehrmals aus- und eingräbt, langsam in Verwesung übergeht. Wer wollte, konnte dabei an Hitler, die bürgerliche Kultur ganz allgemein oder die deutsche Literatur im Besonderen denken. Das also ist das Ende. Ich versuche rückwärts aus dem Sand heraus zu manövrieren. Die Räder fressen sich fest. Das Heck rutscht nach rechts ab. In einen frisch ausgehobenen Graben. Das also ist das Ende. Ich stelle die Zündung ab, steige aus. Scheiße, verdammte Scheiße. Je einer auf einem Trip solch gottverdammte Touren gemacht hatte? Hilfe in dieser entlegenen Gegend? Scheiße. Ja. Verdammte Scheiße. Vielleicht morgen, wenn die Straßenarbeiter ihren Job aufnehmen werden. Aber jetzt? Ich lausche. Ich lausche. Man hört kein einziges menschliches Geräusch. Windstille. Mond. Mond. Nebel. Nebel. Das also ist das Ende. Ende. Aftermath 1. Aftermath 1. Draußen? Draußen im Glaskäfig des Vorraums kehrte der Hausmeister einen riesigen Berg Schutt zusammen. Ich stürzte zur Toilettentür. Am liebsten hätte ich meinen irdischen Körper gleich durch die Schüssel gespült. Das also ist das Ende. Fini. Fini. Ende. Der Tod überraschte ihn auf der Damentoilette, wo seine Leiche erst am nächsten Morgen von der Putzfrau entdeckt wurde. Nach seinem ersten großen Erfolg hatte er kein Engagement mehr erhalten und sich dem Alkohol zugewandt. Herzschlag. Ich schrie. Ich schrie. Ich will diesen ganzen Dreck nicht mehr. Ich habe es satt. Mein Leib. Mein Leib ließ sich zurück in einer einmal 2 Meter großen Toilettenzelle, bekleidet 184 Zentimeter hoch aufragend, dort in diesem kubischen Eisenbetonbau nordöstlich vom Siegestor. Klick. Ich habe es satt. Klick. Luftaufnahme. Es gelang mir, die Magnetbänder meines Hirns mitzunehmen. Auf meinen freien Spaziergang durch die Ewigkeit. Die Reise von Bernward Vesper. Mit Bernhard Schütz. Ton und Technik Helmut Becker und André Buscharepp.